Karibiker Nikola hat seinen Namen satt. Er will nicht mehr der Reim sein auf Vera, Vera, Mikura. Er hat auch keine Lust mehr, ständig unnötig zu frieren. Dazu noch diese Aufmachung, da greift man sich ans Hirn. Karibiker Nikola, Karibiker Nikola, Karibiker Nikola, Karibiker Nikola. Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Was ihr gerade gehört habt oder was ihr auch noch leise im Hintergrund hört, das ist Christoph und Lolo, eine Band aus Wien, eine Zwei-Mann-Band, die wir euch heute kurz vorstellen dürfen. Er verachtet Popkonzerte und er scheißt aufs Kabarett. Karibiker Nikola, Karibiker Nikola, Karibiker Nikola, Karibiker Nikola. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Volksschulzeit, aber ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie erst einige Zeit später und der 10. Jahrestag davon kommt jetzt in kurzer Zeit, nämlich am 8. Oktober. Dazu gratulieren wir recht herzlich. Außerdem bedanke ich mich auf diesem Wege gleich direkt bei Christoph und Lolo, dass sie uns erlaubt haben, mit ihren Files hier etwas zu machen. Ich bin selbst auch ein sehr großer Christoph und Lolo-Fan, spiele auch selber schon einige Lieder auf der Gitarre, obwohl ich vom Level her nicht ganz ans Original rankomme. Die Akkorde dazu waren nicht allzu schwer zu finden, sie sind für jeden zugänglich auf der Website von Christoph und Lolo und für diese werden wir natürlich auf unserer Seite einen Link postieren. Und drauf sagt Josef, weißt du, ich bin Human Resources Management Controlling Chief Junior Assistant Operator. Und meine Frau steht auf Prosecco, meine Tochter trägt nur Nerz und mein Retriever heißt mit Namen Peter. Doch sag mal, Primosch, was machst du? Womit bringst du deine Tage zu? Und drauf sagt Primosch, ich bin ein Skispringer, ich springe Ski in meiner neongelben Springermontur. Ich hab ein Skispringergehalt und eine Skispringerfrau und ab und zu geh ich auf Skispringertour. Christoph und Lolo haben gemeinsam schon 4 Alben rausgebracht mit den Titeln Skispringerlieder, Mehr Skispringerlieder, Skispringerlieder 3 und Wie könnte es anders sein? Falsch. Das 4. heißt Trotzdem Trotz und beinhaltet nur 15% Skispringerlieder, was ich sehr toll finde eigentlich. Das ist jetzt erst neu rausgekommen im April 2005 und wir hoffen, dass es genauso gut ist wie die anderen 3. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. An dieser Stelle gilt mein Dank noch schnell dem Andi, der mit den beiden konferiert hat sozusagen. Er hat dafür gesorgt, dass wir da keine Probleme bekommen, wenn wir von ihnen die Files online stellen. Ja gut, und ihr hört jetzt noch 2 weitere Files ohne Kommentare von mir, damit ihr die Musik auch genießen könnt. Und ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Ciao! Des Lebens vermisst, drum sind wir froh, wenn Aschermittwoch ist. Man sieht Konfetti, Lampions und auch Girlanden überall. Vom November bis zum Frühling nur ein blöder Maskenball. Und im Fernsehen dauernd Blasmusik und schlechterster Humor. Irgendwie kommt uns das Ganze reichlich spießig vor. Sagen uns die Menschen, das sind schöne Lieder. Manchmal sagen sie auch gar nichts, aber immer wieder gibt es Menschen, die ein Anliegen zur Sprache bringen. Über diesen oder jenen sollen wir etwas singen. Über Nykänen oder Bokloef, über Goldi, Martin, Schmidt und Steff. Und die sind eh okay, sympathisch und beliebt. Doch wir sind froh, dass es da noch ein paar andere gibt. Zum Beispiel Svenke. Svenke Folkestad, der einen lustigeren Namen als Nick Nolte hat. Ja, das ist Svenke. Er ist zwar unbekannt, doch wir haben dieses Lied nach ihm benannt. Alle wollen sich unterhalten, lachen sich die Lippen wund. Auch promovierte Mediziner behaupten, Lachen sei gesund. Doch es gibt gar nichts zu lachen, man muss nicht ständig fröhlich sein. Schließlich holen uns die Probleme und der Frust gleich wieder ein. Ja, es gibt gar nichts zu lachen, man kann auch ernst durchs Leben gehen. Genau wie Janne Ahonen.